bald hinaus und die Heimat so weit. 10 Tage schon sind so entstanden und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte vermied der Motto, wir stürmten und schlugen und kämpften und wir den Panzer kamen nach dem Kreuzerlein. Thank you.